Dame Ayola, für alle meine Wünsche, die sich durch Aurin erfüllt haben, habe ich etwas vergessen. Ist das hier auch so?« Sie nickte langsam. »Aber ich merke davon gar nichts. Hast du es die anderen Male gemerkt? Was du vergessen hast, das kannst du nicht mehr wissen. Und was vergesse ich denn jetzt? Ich will es dir sagen, wenn der rechte Augenblick da ist. Sonst würdest du es festhalten. Muss es denn so sein, dass ich alles verliere? Nichts geht verloren. Alles verwandelt sich. Aber dann müsste ich mich vielleicht beeilen. Ich dürfte nicht hierbleiben.« Sie streichelte sein Haar. »Mach dir keine Sorgen. Es dauert, solange es dauert. Wenn dein letzter Wunsch erwacht, dann wirst du es wissen. Und ich auch.« Von diesem Tage an begann sich tatsächlich etwas zu ändern, obgleich Bastian selbst noch nichts davon bemerkte. Die verwandelnde Kraft des Enderhauses tat ihre Wirkung, doch wie alle wahren Veränderungen ging sie leise und langsam vor sich, wie das Wachstum einer Pflanze.